Morgen meist unbeständig, mit Regen und Gewittern bei 21 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag und am Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen heute den zweiten Teil des Krimis »Kein Beruf für eine Frau« von P.D. James. Der junge Mark Callender, Sohn des Wissenschaftlers Sir Ronald Callender, wird tot aufgefunden. Allem Anschein nach handelt es sich um Selbstmord. Callender beauftragt die Privatdetektivin Cordelia Gray, die Ursache herauszufinden. Schon bald stößt Cordelia auf einige Ungereimtheiten, die einen Selbstmord fragwürdig erscheinen lassen. Nach und nach gewinnen Einzelheiten in einem ungewöhnlichen Familiendrama Kontur, bei dem auch Grays Auftraggeber, Sir Callender, eine merkwürdige Rolle spielt. Kein Beruf für eine Frau von P.D. James. Hörspiel in zwei Teilen. Bearbeitung Neville Teller, Übersetzung Kurt Neff, Regie Frank Hübner. Zweiter Teil. Guten Abend, Mr. Benskin. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber ich komme in einer dringenden Angelegenheit. Mein Name ist Cordelia Gray, ich bin Privatdetektivin. Mr. Tilling kennen Sie ja. Guten Abend, Mr. Benskin. Er hat mich freundlicherweise hierher begleitet. Darf ich Sie bitten, sich zunächst diese Bescheinigung durchzulesen? Wie Sie sehen, hat Sir Ronald Callender mich beauftragt, Nachforschungen über den Tod seines Sohnes anzustellen. So steht es hier, Miss... Danke sehr. Was kann ich für Sie tun? Sie arbeiten hier im College als Hausdiener und kannten sicher auch Mr. Mark Callender, als er noch hier wohnte. Oh ja, Miss. Dass Mr. Callender so plötzlich das Studium aufgegeben hat und hier ausgezogen ist, das hat auch das Hauspersonal sehr bedauert. Die Nachricht von seinem Tod hat uns alle erschüttert. Mr. Callender ist am Abend des 26. Mai zu Tode gekommen. An diesem Abend gab der Rektor des College im Speisesaal ein Festbankett für geladene Gäste, an dem auch Sir Ronald teilgenommen hat. Sie hatten an dem Abend Dienst an der Pforte, nicht wahr? So ist es, Miss. Nach meinen Informationen rief Mr. Callender am Abend des 26. Mai nach der Eröffnung des Banketts im College an, um mit seinem Vater zu sprechen. Sie nahmen den Anruf entgegen und holten Sir Ronald aus dem Speisesaal ins Telefon. Ist das richtig? Nicht ganz. Wie meinen Sie das? Als ich Sir Ronald verständigte, dachte ich, der Anrufer wäre der junge Mr. Callender. Aber das war wohl ein Irrtum. Ich muss mich verhört haben. Mark hat nicht angerufen? Woher wissen Sie, dass Sie sich verhört haben, Mr. Benson? Von Sir Ronald selbst. Einige Tage nach dem Tod seines Sohnes bin ich ihm hier im College begegnet und habe die Gelegenheit benutzt, ihm mein Beileid auszudrücken. Wir haben uns dann noch kurz unterhalten und dabei kam ich auch auf den Anruf zu sprechen. Und da meinte Sir Ronald, dass ich mich verhört haben müsse. Es war nicht Mr. Callender, der angerufen hat. Hat er Ihnen gesagt, wer angerufen hat? Er sagte, es war Mr. Chris Lamb. Sein Laborassistent. Und Sie glauben wirklich, dass Sie den Anrufer falsch verstanden haben? Sir Ronald kann sich wohl kaum im Irrtum darüber befunden haben, mit wem er telefoniert hat. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Miss? Sie interessiert die ganze Geschichte einen feuchten Kehricht, nicht? Hören Sie, Cordelia. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ronald Callender bei Marks Tod die Hand im Spiel gehabt hat. Denken Sie doch mal logisch. Callender mag ja alles Mögliche sein, aber er ist bestimmt kein Idiot. Mark ist tot und eingeäschert. Dann heuert Sir Ronald Sie an, damit Sie die ganze Sache wieder aufrühren. Warum in aller Welt sollte er das tun, wenn er etwas zu verbergen hat? Natürlich glaube ich nicht, dass er seinen Sohn umgebracht hat. Aber er weiß nicht, auf welche Weise genau Mark ums Leben gekommen ist. Und aus irgendeinem Grund möchte er das unbedingt wissen. Einzig deswegen hat er mich engagiert. Das ist mir bei dem Informationsgespräch mit ihm klar geworden. Ich täusche mich da bestimmt nicht. Eins verstehe ich allerdings nicht. Warum hat er Benskin dieses Märchen über den Anruf erzählt? Warum weist Sir Ronald Benskin eigens darauf hin, dass der Anrufer nicht Mark war? Der Anruf wäre sein Alibi gewesen. So würde er die Sache nicht sehen. Wozu braucht er ein Alibi? Wer sich nichts vorzuwerfen hat, denkt gar nicht erst an sowas wie ein Alibi. Das tut nur einer, der Dreck am Stecken hat. Ich hatte Gründe, Hugo Tilling zu verschweigen, dass ich mit Erlaubnis der Marklands in dem heruntergekommenen Gartenhaus draußen in Duxford kampierte, in dem das Leben seines Freundes und Kommilitonen Mark Callender geendet hatte. Mein Gefühl sagte mir, dass Hugo mir nicht alles erzählt hatte, was er über Mark und dessen dubiosen Selbstmord wusste. Und ich hatte ihn im Verdacht, dass er auch seine Schwester und seine französische Freundin zum Stillschweigen vergattert hatte. Ich verabschiedete mich von Hugo und ging zur Norwich Street zurück, wo ich meinen Mini geparkt hatte. Zum ersten Mal spürte ich in aller Schärfe den Verlust, den der Tod meines Partners für mich bedeutete. Was würde Bernie zu der Persönlichkeit eines sanften jungen Mannes einfallen, der sich mit Bildern aus Schmuddelmagazinen vergnügte? Würde er das Pornofoto, das ich gefunden hatte, überhaupt mit Mark in Verbindung bringen? Was würde er zu einem Selbstmörder sagen, der von einer angefangenen Arbeit weglief und das Essen, das er sich noch kurz zuvor gekocht hatte, unangerührt stehen ließ, um sich an einem ungewöhnlich kompliziert verknoteten Gurt zu erhängen? Wie würde er den ungespülten Kaffeebecher interpretieren? Und wie das fachmännisch getippte Blake-Zitat, das als Abschiedsbrief in der Schreibmaschine des Toten steckte? Aber Bernie Pride konnte mir nicht mehr raten. Ich musste die Antworten auf alle meine Fragen jetzt alleine finden. Während ich mich hinter dem Lenkrad des Minis zurechtsetzte, beschloss ich, morgen als erstes nach der alten Frau zu forschen, die mit dem ausgefallenen Gebinde zu Marks Einäscherung erschienen war. Und wenn noch Zeit blieb, auch den Arzt in Bury St. Edmunds ausfindig zu machen, den Mark auf seiner Spritztour ans Meer mit Isabelle de Lasterie besucht hatte. Kann ich Ihnen helfen? Oh, das hoffe ich. Ich komme im Auftrag von Sir Ronald Callender, dessen Sohn am 3. Juni eingeäschert wurde. Die alte Kinderfrau der Familie hat damals ein Gebinde gespendet. Ein Kreuz aus roten Rosen. Sir Ronald würde ihr gerne danken, hat aber leider ihre Anschrift verloren. Sie heißt Pilbeam. Aber Sir Ronald müsste die Auskunft doch schon längst haben. Vor 4 oder 5 Tagen war eine andere Dame hier und hat sich für ihn erkundigt. Ich habe noch extra im Auftragsbuch nachgesehen und ihr alles auf einen Zettel geschrieben. Ach, großer Gott, da muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Sir Ronald hat ihren Zettel mit Sicherheit nicht erhalten. Könnten Sie nicht so freundlich sein, noch einmal in Ihrem Buch nachzusehen? Aber ja, natürlich. Ich fahre von hier direkt nach Garforths Haus. Da kann bestimmt nichts mehr schiefgehen. Ah, da hätten wir es ja. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Auf der Karte sollte Nanny Pilbeam stehen. Aber die Auftraggeberin ist eine Mrs. Goddard. Die Adresse ist Lavender Cottage, Ickleton. Danke. Vielen herzlichen Dank. Sie wollen sicher zu Mrs. Goddard, wenn ich mir die Frage erlauben darf. Ja. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Ich bin sicher, sie ist drüben auf dem Friedhof. Da ist sie bei schönem Wetter um diese Uhrzeit immer. Der neue Friedhof an der Hingston Road. Sie können ihn gar nicht verfehlen. Mrs. Goddard? Ein schöner Grabstein. Finden Sie nicht? Das ist er wirklich. Die Inschrift ist wunderbar ausgeführt. Natürlich sieht der Stein jetzt noch ein bisschen ungleich aus. Das liegt daran, dass da Platz gelassen ist für mich. Da kommt dann hin und seine Ehefrau Annie aus dieser Welt gegangen am... Und noch das Datum. Dann ist das alles sehr schön gleichmäßig. Das Geld dafür habe ich schon hinterlegt. Und an welchen Spruch haben Sie gedacht? Och, wir brauchen keinen Spruch. Mögen Sie ruhen in Frieden. Das genügt für mich und meinen Charles. Mehr verlangen wir alle beide nicht von unserem Herrgott. Zu der Trauerfeier für Mark Callender haben sie ein wunderschönes Kreuz aus roten Rosen geschickt. Ach, haben Sie es gesehen? Mhm. Der arme Junge. Was anderes konnte man ja nicht mehr für ihn tun, nicht? Und Sie sind eine Bekannte von Mr. Mark? Vielleicht seine Freundin? Nein, das nicht. Aber mir liegt etwas an ihm. Eigentlich sonderbar, dass er nie über seine alte Nanny gesprochen hat. Aber ich war nicht seine Nanny, mein Kind. Oder höchstens nur ein, zwei Monate. Nein, ich war die Nanny seiner lieben Mutter. Aber Sie haben Mark an seinem 21. Geburtstag besucht. Dann hat er es Ihnen also erzählt, ja? Oh Gott, was habe ich mich gefreut, dass ich ihn nach all den Jahren wiedergesehen habe. Aber ich hätte mich natürlich niemals von mir aus aufgedrängt. Das hätte sich nicht geschickt, wo sein Vater doch diese Einstellung zu mir hat. Nein, ich habe ihn besucht, weil ich ihm etwas von seiner Mutter bringen sollte. Sie hat mich auf ihrem Sterbebett darum gebeten. Könnten Sie mir noch mehr darüber erzählen? Ich frage nicht aus Neugier, sondern weil es für mich wichtig ist. Wichtig, sagen Sie? Ich weiß nicht, was daran wichtig sein soll. Das ist jetzt alles aus und vorbei. Sie ist tot, die arme Frau. Und der Junge auch. Erzählen Sie mir von Marks Mutter. Ihr Mädchenname war Botley. Evelyn Botley. Ich bin als zweites Kindermädchen ins Haus gekommen. Als ihre Mutter noch mit ihr schwanger war. Damals war erst der kleine Harry da. Er ist später im Krieg gefallen bei seinem ersten Feindflug über Deutschland. Sein Vater ist nie darüber weggekommen. Harry war sein Abgott gewesen. Dem hat niemand das Wasser reichen können. Die arme Miss Evi. Der gnädige Herr hat sich nie wirklich was aus ihr gemacht. Die gnädige Frau ist bei ihrer Geburt gestorben. Vielleicht war das der Grund. Die Leute sagen jedenfalls, das macht viel aus, aber ich halte das für Unsinn. Wenn Sie mich fragen, ist das bloß eine Ausrede dafür gewesen, dass er für die Kleine keine Liebe empfunden hat, dass er gesagt hat, sie hat ihre Mutter das Leben gekostet. Hat sie denn Liebe für ihn empfunden? Wo hätte die herkommen sollen? Ein Kind, dem man keine Liebe gibt, kann auch keine Liebe zurückgeben. Und wie ist es mit ihr weitergegangen? Wie hat sie Sir Ronald Callender kennengelernt? Damals ist er noch nicht Sir Ronald gewesen, mein Kind. Ach du lieber Gott, nein. Er war Ronnie Callender, der Gärtnerssohn. Und Evelyn Botley hat sich in ihn verliebt. Ja, vielleicht ist es so gewesen, mein Kind. Aber wer kann schon sagen, was zwischen den beiden in jungen Jahren gewesen ist. Und dann kam der Krieg und er hat zum Militär gemusst. Die beiden sind sich in London wieder begegnet. Da hat es ja viele Leute im Krieg hinverschlagen. Und als nächstes haben wir die Nachricht bekommen, dass sie geheiratet hatten. Und dann sind sie hierher in die Umgebung von Cambridge gezogen. Ja, aber das war erst nach dem Krieg, als er hier zu studieren angefangen hat. Er hatte ein Stipendium bekommen, weil er ja gedient hatte. Sie hatte ein bisschen Geld von ihrem Vater und davon haben sich die beiden das Haus gekauft, wo er jetzt noch drin wohnt. Natürlich hat er seit damals viel daran renoviert. Ihr Vater hat die zwei ab und an besucht. Aber sie hat sich vor seinen Besuchen regelrecht gefürchtet, das arme Ding. Und dann war Mr. Callender mit seinem Studium fertig und hatte eine Lehrerstelle bekommen. Eigentlich hat er an der Universität bleiben und Dozent oder sowas werden wollen. Aber sie haben ihn nicht genommen. Er hat immer gesagt, das liegt daran, dass er keine Beziehungen hat. Aber ich glaube, er war nicht gut genug. Und dann kam Mark. Ja, er ist in Italien auf die Welt gekommen. Am 25. April 1951. 9 Jahre, nachdem die beiden geheiratet hatten. Und was passierte, als sie wieder zu Hause war? 9 Monate später war sie tot. Ich bin vor ihrem Tod nur noch einmal ganz kurz allein mit ihr zusammen gewesen. Und da hat sie mir gesagt, ich soll Mark an seinem 21. Geburtstag ihr Gesangbuch geben. Ich höre sie noch ganz deutlich, wie sie sagt, wickle es gut ein, Nanny, und bring es Mark, wenn er volljährig wird. Du vergisst es doch nicht, oder? Und ich habe gesagt, ich vergesse es bestimmt nicht, mein Kind. Das weißt du. Und dann hat sie noch was Merkwürdiges gesagt. Wenn du es doch vergisst, oder wenn du vorher stirbst, oder wenn er es nicht versteht, macht das eigentlich nichts. Das heißt dann, dass der liebe Gott es so gewollt hat. Das ist allerdings wirklich merkwürdig. Und was passierte, als Sie es Mark gegeben haben? Oh, wir haben uns eine Weile miteinander unterhalten. Er hat mich alles Mögliche über seine Mutter gefragt. Lauter Dinge, von denen ich eigentlich gedacht hätte, dass sein Vater sie ihm längst erzählt hat. Ein paar Tage später ist er dann zu mir nach Hause gekommen und hat sich nach dem Namen von dem Doktor erkundigt, der seine Mutter behandelt hat. Ich habe ihm gesagt, dass das der alte Dr. Gladwin gewesen ist. Den hatten sie immer. Leider kann ich da nur sagen. Er war damals schon 70 und besonders vertrauenserweckend ist er mir auch nicht vorgekommen. Und von dem Gebetbuch weiß sonst niemand? Kein Mensch, mein Kind. Miss Leeming hat auf meiner Karte den Namen von dem Blumengeschäft gelesen und sich da meine Adresse geben lassen. Am Tag nach der Trauerfeier hat sie mich besucht und mir dafür gedankt, dass ich auch da gewesen bin. Aber ich habe gleich gemerkt, dass sie bloß aus Neugier gekommen ist. Ich habe natürlich kein Wort gesagt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe sie nie gemocht. Ich will nicht behaupten, dass zwischen ihr und Sir Ronald was gewesen ist. Jedenfalls nicht, solange Miss Evie noch am Leben war. Sie hatte ihre Mietswohnung in Cambridge und lebte ihr eigenes Leben. Sie hat da an einer Schule als Englischlehrerin gearbeitet. Miss Leeming hat Englisch studiert? Gewiss doch. Sie ist keine ausgebildete Sekretärin. Den Lehrerberuf hat sie aufgegeben, wie sie angefangen hat, bei Mr. Callender zu arbeiten. Er hat sein Labor erst gegründet, als Miss Evie tot war. Sie sind also nicht bei ihm geblieben und haben sich um das Kind gekümmert? Ich war ja nicht erwünscht. Mr. Callender hat mir ins Gesicht gesagt, dass es ihm lieber ist, wenn ich den Kleinen nicht sehe. Und dein Vater hat schließlich seine Rechte. Aber jetzt hat sich Mark umgebracht. Und das ist ein Verlust für uns alle. Da haben Sie recht. Aber dass er sich umgebracht hat? Nein, daran glaube ich nicht. An die Fahrt zurück zum Gartenhaus kann ich mich kaum noch erinnern. Ich hatte schon halb befürchtet, dass in der Zwischenzeit jemand eingebrochen war und von dem Fensterbrett, auf dem Mark seine Bücher aufgereiht hatte, das anglikanische Gebetbuch hatte mitgehen lassen. Aber der weiße Ledereinband leuchtete mir zwischen den dunklen Rücken der anderen Bücher schon von Weitem entgegen. Wenn ich Evelyn Callender gewesen wäre und hätte Mark eine Botschaft hinterlassen wollen, die er mit Sicherheit finden würde, während ein anderer allenfalls durch Zufall auf sie stoßen konnte, wo hätte ich sie versteckt? Auf einmal war die Antwort kinderleicht. Nirgendwo sonst als auf der Seite mit dem Gebet, dem Evangelium und der Epistel für den 25. April, den Markustag. Das war Marks Geburtstag und der Heilige war zugleich sein Namenspatron. Hastig blätterte ich in dem Büchlein bis zu der fraglichen Seite. Und in dem hellen Sonnenlicht, das von der Wasserfläche reflektiert wurde, entdeckte ich ein winzig kleines Muster in Tintenschrift, das so verblasst war, dass es einem oberflächlichen Betrachter wie ein Schmutzfleck vorkommen musste. Es war eine dreizeilige Kombination von Großbuchstaben und Zahlen. Zuoberst EMC, darunter AA und zuunterst 14.1.52. Bei der Buchstabenfolge in der oberen Reihe handelte es sich natürlich um die Initialen von Evelyn Mary Callender. Die Zahlen in der unteren Reihe waren das Datum des Tags, an dem sie ihre Botschaft zu Papier gebracht hatte. Aber was bedeuteten die zwei A's? Dann fiel mir als Assoziation zu Mark und den Buchstaben des Alphabets die Karte ein, die ich in seiner Brieftasche gefunden hatte. Der Blutspenderausweis, auf dem seine Blutgruppe vermerkt war. Er hatte die Blutgruppe B. Das Doppel-A müsste demnach bedeuten, dass Evelyn Callender zum Blutgruppengentyp AA gehört hatte. Ja, bitte? Ich rufe im Auftrag von Miss Leeming aus Garforths Haus an. Es tut mir leid, dass ich Ihnen Ungelegenheiten bereiten muss, aber könnten Sie mir aus Ihrer Kartei bitte Sir Ronald Callenders Blutgruppe heraussuchen? Er reist nächste Woche nach Ostafrika. Einen Moment bitte. Callender. Übrigens, ich an Ihrer Stelle würde mir das mal notieren. Sein Sohn hat vor 4 Wochen mit derselben Frage hier angerufen. Callender. Sir Ronald hat die Blutgruppe A. Im Lesesaal der Stadtbücherei brauchte ich nicht lange nach dem Handbuch zu suchen, das mir bestätigte, was ich mir gleich gedacht hatte. Ein Mann und eine Frau, die beide die Blutgruppe A haben, können keine Kinder mit der Blutgruppe B zeugen. An diesem Abend ging ich von nervöser Unruhe erfüllt zu Bett. Zu den Fragen, die sich für mich aus den Umständen von Marks Tod ergeben hatten, war das Rätsel seiner Geburt als neues Problem hinzugekommen. Und ich brachte keine Theorie zusammen, die zwischen all diesen Dingen einen schlüssigen Zusammenhang hergestellt hätte. Nach einiger Zeit vergeblichen Nachgrübelns gewann dann schließlich die Müdigkeit die Oberhand über die Nervenanspannung und ich schlief ein. Doch plötzlich war ich mit einem Schlag hellwach und starrte mit weit aufgerissenen Augen in das Halbdunkel um mich. Da war jemand vor dem Gartenhaus. Moment, ich mach mal ein Streichholz an. Auf zu schreien, Isabel. Das bin ich doch, Cordelia. Entschuldigung. Jetzt hör schon auf, du dumme Schnepfe. Es ist Cordelia. Entschuldigung. Warum zum Teufel haben Sie das getan? Was getan? Uns in der Dunkelheit aufgelauert. Sie haben sie zu Tode erschreckt. Was machen Sie überhaupt hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Wir wollen den Antonello holen, den Isabel Mark geliehen hat, als sie ihn hier besuchte. Und ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, Sie von der Zwangsvorstellung zu kurieren, zu der sich dieses Haus für Sie ausgewachsen hat. Wir waren heute Abend auf dem Ball des Pit Clubs. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, auf dem Nachhauseweg hier reinzugucken. Wie ich jetzt sehe, war es eine saudumme Idee. Kommen Sie, Isabel. Setzen Sie sich hierher. Es wird Ihnen gleich wieder besser gehen. Ich zünde die Lampe an. Danke. Sie sagten, das Haus hier hat sich für Isabel zur Zwangsvorstellung ausgewachsen? Woran liegt das? Isabel ist sehr sensibel. Sie ist nicht so robust wie Sie. Ach, Unsinn. So wie Sie mir gesagt haben, war sie nur ein einziges Mal hier. Nein. Sie beide wissen etwas, das Sie mir verheimlichen. Aber wenn Sie meinem Rat folgen, rücken Sie jetzt heraus damit. Genügt es Ihnen nicht, wenn ich Ihnen mein Wort drauf gebe, dass Mark durch eigene Hand gestorben ist? Und dass Sie niemand einen Gefallen tun, wenn Sie die Polizei einschalten, sondern dass Sie damit nur Unglück und Kummer über seinen Vater und seine Freunde bringen? Nein, Hugo, das genügt mir nicht. Angenommen, wir sagen Ihnen, was wir wissen. Können Sie mir dann wenigstens versprechen, dass niemand außer Ihnen etwas davon erfährt? Das kann ich nicht. Genauso wenig, wie ich Ihnen versprechen kann, dass ich Ihnen glauben werde. Ach, sag's ihr doch, Hugo. Was ist schon dabei? Also gut. An dem Abend von Marks Tod waren Sophie, Davy und ich zusammen im Zimmertheater. Dafür gibt es reichlich Zeugen, wie Sie sich denken können. Eigentlich hatten wir alle 4 gehen wollen, aber als ich die Karten bestellte, waren nur noch 3 Plätze frei und weil Isabel jede Bühnenproduktion, bei der nicht mindestens 50 Schauspieler auftreten, sterbenslangweilig findet, war ohne weiteres klar, wer verzichten musste. Von ihrem augenblicklichen Liebhaber an diesem Abend schnöde allein gelassen, entschloss Isabel sich vernünftigerweise, sich mit dem nächsten Liebhaber auf ihrer Kandidatenliste zu trösten. Mark und ich haben nie miteinander geschlafen, Hugo. Das weiß ich doch, mein Herz. Mark war ein Romantiker. Er ging niemals mit einem Mädchen ins Bett. Und meines Wissens auch sonst nicht irgendwohin. Solange für ihn noch nicht der erforderliche Grad an interpersoneller Tiefenkommunikation erreicht war oder wie auch immer das in seinem Kauderwelsch hieß. Aber was ist denn nun an dem Abend passiert? Isabel ist hierher gefahren und kurz nach 7:30 angekommen. Die Tür war nicht verschlossen und sie ist ins Haus gegangen. Mark war schon tot. Er hing mit dem Hals im Gurt da oben an dem Haken. Aber er sah nicht so aus, wie Miss Markland ihn am nächsten Morgen gefunden hat. Erzähl du weiter. Ich wollte Mark hier draußen besuchen, weil ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen zu Abend essen. Als ich da war, habe ich einfach die Hintertür aufgemacht. Ich habe nicht geklopft, weil ich Mark überraschen wollte. Und dann? Und dann habe ich ihn gesehen. Er hat mit dem Gürtel und dem Hals an dem Argen da gehangen. Ich habe sofort gewusst, dass er tot war. Cordelia, es war entsetzlich. Er hatte Sachen an, wie eine Frau. Wie eine Frau? Einen schwarzen BH und einen schwarzen Slip. Sonst nichts. Und dann sein Gesicht, Cordelia. Er hatte sich die Lippen angemalt. Über und über verschmiert, wie ein Clown. Er hat nicht wie Mark ausgesehen. Er hat überhaupt nicht wie ein Mensch ausgesehen. Und auf dem Tisch haben drei Fotos gelegen. Keine schönen Fotos, Fotos von nackten Frauen. Nun machen Sie nicht so ein betrübstes Gesicht, Cordelia. Sowas kommt eben vor. An sich ist das eine ganz harmlose Perversion. Er hat niemand dazu gebraucht, außer sich selber. Und er hat sich bestimmt nicht umbringen wollen. Das war einfach nur Pech. Ich nehme an, dass die Gürtelschnalle verrutscht ist und das wurde ihm eben zum Verhängnis. Ich glaube immer noch nicht, dass Mark sich selbst getötet hat. Isabel, Sie haben gesagt, die Tür war nicht verschlossen. Haben Sie bemerkt, auf welcher Seite der Schlüssel steckte? Der Schlüssel steckt innen. Das habe ich gesehen, als ich gegangen bin. Haben Sie auch auf die Vorhänge geachtet? Sie waren zugezogen, so wie jetzt. Und wo lag der Lippenstift? Welcher Lippenstift, Cordelia? Der, mit dem Mark sich die Lippen angemalt hatte. In den Taschen seiner Jeans war er nicht, sonst hätte die Polizei ihn gefunden. Also wo war er? Haben Sie ihn vielleicht auf dem Tisch liegen sehen? Auf dem Tisch lagen nur die drei Fotos. Was hatte der Lippenstift für eine Farbe? Dunkelrot, ein Ton für ältere Frauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer so etwas benutzt. Und die Unterwäsche? Wie war die? Oh, nichts Besonderes. Wäsche von Marks und Spencer. Ich habe sie gleich wiedererkannt. Sie meinen, sie gehörte Ihnen? Aber nein, Cordelia! Direkt auf der Haut trage ich niemals schwarz. Nur weiß. Aber es war dieselbe Sorte, die ich manchmal auch kaufe. Haben Sie irgendetwas angefasst? Mark vielleicht, weil Sie sehen wollten, ob er tot ist. Ich konnte ihn nicht anfassen. Ich habe überhaupt nichts angefasst. Dass er tot ist, habe ich gleich gewusst. Jeder ehrbare, vernünftig denkende und gesetzestreue Bürger wäre sofort zum nächsten Telefon geeilt und hätte die Polizei verständigt. Zum Glück ist Isabel nichts von alledem. Sie ist zum Zimmertheater gefahren und hat am Ausgang auf uns gewartet. Wir sind dann alle vier mit dem Renault hierher gefahren. Ah ja, unterwegs haben wir dann noch kurz in der Norwich Street gehalten, um Davies Blitzlichtkamera zu holen. Wozu denn das? Das war meine Idee. Wir waren nicht unbedingt scharf drauf, dass die Bullen und Ronald Callender spitz kriegen, wie Mark umgekommen ist. Deshalb wollten wir ihm die Schmiere vom Gesicht machen und ihm seine eigenen Sachen anziehen. Mir ist dann allerdings eingefallen, dass es vielleicht besser ist, wenn wir für alle Fälle einen Beweis in der Hand haben, wie er zuerst da gehangen hat. Wir hatten zwar keine Ahnung, gegen welches Gesetz wir verstoßen, aber ich dachte mir, irgendeins würde es da schon geben. Und wir wollten auf keinen Fall eine Mordanklage riskieren. Am Ende war dann allerdings unser ganzer schöner Plan für die Katz gewesen. Irgendjemand war schon vor uns da gewesen. Ach. Und das sollten Sie mir etwas ausführlicher erzählen. Als wir dann hierher gekommen sind, haben wir Marks Leiche und alles andere exakt so vorgefunden, wie Miss Markland es vor dem Untersuchungsrichter geschildert hat. Mark hat seine Jeans angehabt und sonst nichts. Keine Pornobilder auf dem Tisch und kein Lippenstift im Gesicht. Aber in der Schreibmaschine hat ein Abschiedsbrief gesteckt und im Kamin hat ein Aschenhaufen gelegen. Wir haben uns hier nicht lange aufgehalten, jeden Augenblick konnte jemand kommen. Mark muss an diesem einen Abend mehr Besuch gehabt haben, als in der ganzen Zeit, die er vorher hier gewesen ist. Ich hatte den Mini am frühen Nachmittag in Cambridge am Bahnhof abgestellt und war mit dem Zug nach London gefahren, um im Somerset House das Testament des alten Bodley einzusehen. Die Suche im Archivkatalog dauerte erheblich länger als erwartet und nachdem ich der Einfachheit halber das Abendessen gleich in London eingenommen hatte, erwischte ich gerade noch den 20.16 Uhr Zug zurück nach Cambridge. Ich, George Albert Bodley, Wohnhaft Stonygate, Lord Sharongate. Erkläre im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte hiermit Folgendes als meinen letzten Willen. Von meinem Reinnachlass soll die Hälfte zu uneingeschränkter Verfügung meiner Tochter Evelyn zufallen, da sie jetzt bewiesen hat, dass sie zumindest eine der normalen Eigenschaften einer Frau besitzt. Die andere Hälfte, deren Wert nach derzeitiger Schätzung rund 400.000 Pfund Sterling beträgt, hinterlasse ich meinem geliebten Enkel Mark Callender. Sie soll ihm zu uneingeschränkter Verfügung zufallen, sobald er das 25. Lebensjahr vollendet hat. Unterzeichnet am 5. Juli 1951, George Albert Butler. Es ging auf 10 Uhr zu, als ich den Mini wie gewöhnlich in dem Gehölz gegenüber dem Gartenhaus parkte. Auf dem Weg zum Hintereingang leuchtete ich mit der Taschenlampe die Simse der beiden Erdgeschossfenster ab. Die schmalen Streifen durchsichtiges Klebeband, die ich am Morgen hier als primitives Frühwarnsystem angebracht hatte, befanden sich noch unversehrt an Ort und Stelle. Ein leichtes Rütteln an der Klinke bestätigte, dass die Hintertür noch fest verschlossen war. Ich kramte meinen Schlüsselbund aus der Umhängetasche und beugte mich zum Schloss hinunter, um das Schlüsselloch leichter finden zu können. Ich war immer davon ausgegangen, dass mir außerhalb des Hauses keine Gefahr drohte. Deshalb kam der Überfall für mich vollkommen überraschend. Eine Wolldecke fiel mir über den Kopf. Dann spürte ich, wie eine Schnur um meinen Hals zugezogen wurde, die mir die heiße, erstickende Maske fest gegen das Gesicht presste. Ich schnappte nach Luft und schmeckte trockene, beizende Fasern auf der Zunge. Ein glühender Schmerz explodierte in meiner Brust und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf allen Seiten beengt, zusammengekrümmt auf dem Boden. Die Wolldecke war weg. Ich konnte ungehindert atmen. Ich rappelte mich in die Höhe und im Dunkeln umhertastend identifizierte ich mein Gefängnis als die fensterlose kleine Vorratskammer des Gartenhauses, in die man durch die Küche gelangte. Wer immer es gewesen war, der mich in diese Zelle gesperrt hatte, er kannte sich im Gartenhaus der Marklands nicht besonders gut aus, sonst hätte er gewusst, dass hier alle Türschlösser von innen durch simples Umlegen eines kleinen Hebels zu entriegeln waren. Mit Genugtuung registrierte ich, dass meine Umhängetasche auf dem Tisch lag und mein Schlüsselbund noch am Schloss der Eingangstür hing. Ich rührte beides nicht an, sondern ging in den Oberstock hinauf und holte Bernies Pistole und die Munition aus ihrem Versteck. Während ich die Waffe in dem diffusen Licht beim Fenster lud, beobachtete ich durch verdreckte Scheiben wie ein Stück weit rechts die Straße hinunter, wo das Gehölz endete, ein Auto mit abgeblendeten Scheinwerfern von einem Feldweg auf die Straße einbog. Und als er vorbeifuhr, sah ich, dass es der Caravan war, mit dem Chris Lunn vor einigen Tagen Miss Leeming und mich vom Bahnhof abgeholt hatte. 50 Meter weiter hielt der Wagen an. Der Fahrer stieg aus, klappte die Tür zum Laderaum hoch und hob mit beiden Händen einen offenbar nicht ganz leichten Gegenstand heraus. Nach ein paar Schritten verbarg ihn die Hecke vor meinem Blick, aber als er sich dann durch das halboffene Gartentor in den Vorgarten schob, erkannte ich ihn und begriff auch, was er vorhatte. Ich sah still zu, wie er durch die Tür kam und den mitgebrachten Kanister auf den Boden entleerte. Den leeren Kanister trug er hinaus vor die Tür. Er würde ihn mitnehmen müssen, wenn der Brand wie ein Unfall aussehen sollte. Die Pistole mit beiden Händen und gestreckten Armen haltend, wie ich es von Bernie gelernt hatte, trat ich der Gestalt, die durch die Hintertür kam, entgegen. Guten Abend, Mr. Lunn. Während er draußen auf der Straße zu seinem Caravan rannte, hastete ich ein paar Schritte zur Tür zurück, riss den Schlüssel, an dem mein Schlüsselbund hing, aus dem Schloss und lief dann zu meinem Mini hinüber. Ich wollte es unbedingt schaffen, vor Lunn in Garforths Haus zu sein. Als wir uns der Kreuzung der Landstraße mit der Hauptstraße nach Cambridge näherten, hatte ich die Rücklichter des Karawans noch etwa 100 Meter vor mir. Kurz vor der Kreuzung machte die Straße eine Biegung und vor mir verschwanden die Rücklichter des Karawans hinter der Hecke am Straßenrand. In diesem Augenblick passierte es. Miss Gray, was ist passiert? Sie sind ja völlig aufgelöst. Kommen Sie herein. Danke. Was um Himmels Willen wollen Sie mit der Pistole? Oh, die hatte ich ganz vergessen. Ich hatte sie im Auto bei mir. Geben Sie her, das Ding legen wir erstmal beiseite. Hier ist niemand, gegen den Sie sich verteidigen müssten. Und jetzt setzen wir uns ins Wohnzimmer und Sie erzählen mir in aller Ruhe, was passiert ist. Nein, nein, bitte nicht. Ich bin nur gekommen, um Sir Ronald Bericht zu erstatten. Ist er da? Er ist da drin, in seinem Arbeitszimmer. Kommen Sie. Miss Gray, kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Ist es nicht schon ziemlich spät? Ja, 10:30. Vor einer Viertelstunde habe ich erfahren, dass Chris Lunn bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Wissen Sie, ich hatte den Jungen vor 15 Jahren aus dem Waisenhaus geholt und zu mir genommen. Man hat ihm nie gesagt, wer seine Eltern sind. Er war ein schwieriger Bursche, hässlich, eigensinnig und seinerzeit schon vorbestraft. Aber er war ein naturwissenschaftliches Talent, wie ich selten eins gesehen habe. Mit der richtigen Ausbildung hätte er genauso gut werden können wie ich. Warum haben Sie ihm diese Ausbildung dann nicht gegeben? Weil er mir als Laborassistent nützlicher war. Ich habe gesagt, er hätte genauso gut wie ich werden können. Das ist eben nicht gut genug. Wissenschaftler dieses Formats kann ich jede Menge haben, wenn ich will. Aber einen Laborassistenten wie Lann hätte ich kein zweites Mal gefunden. Sie kommen bestimmt, weil Sie Bericht erstatten wollen. Hat es nicht Zeit bis morgen, Miss Gray? Es ist schon spät. Und wie Sie vielleicht sehen, bin ich müde. Müde bin ich auch. Aber ich möchte den Fall noch heute abschließen. Genau gesagt, jetzt gleich. Dann sagen Sie mir, warum mein Sohn sich umgebracht hat. Ich gehe doch sicher recht in der Annahme, dass Sie mir etwas Neues mitzuteilen haben. Sie würden ja wohl kaum um diese Uhrzeit hier hereinplatzen, wenn es nichts Wichtiges zu berichten gäbe. Ihr Sohn hat sich nicht umgebracht. Ach ja. Er ist ermordet worden. Sein Mörder war jemand, den er sehr gut kannte und den er bedenkenlos in das Gartenhaus einließ. Jemand, der sich auf den Besuch dort gut vorbereitet hatte. Er wurde erwürgt oder erstickt und dann an seinem Gürtel an dem Haken im Deckenbalken aufgehängt. Zum Schluss hat der Mörder ihm die Lippen angemalt, ihm Damenunterwäsche angezogen und Pornofotos auf den Tisch gelegt. Das Ganze sollte wie ein Unfall bei einem sexuellen Experiment aussehen. Solche Vorkommnisse sind gar nicht so ungewöhnlich. Und wer hat das alles getan, Miss Gray? Sie. Sie haben Ihren Sohn umgebracht. Was hätte ich für ein Motiv haben sollen, so etwas zu tun? Er war dahinter gekommen, dass Ihre Frau nicht seine Mutter war. Ihm war klar geworden, dass Sie Ihren Schwiegervater mit einem Betrugsmanöver dazu gebracht hatten, sein Vermögen Ihrer Frau und ihm zu vermachen. Und er hatte nicht die Absicht, in 4 Jahren das Erbe anzunehmen. Sie befürchteten, er könnte sein Wissen publik machen. Wenn das geschehen wäre, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre, wäre es aus gewesen mit den zugesagten Fördermitteln von der Wolvington-Stiftung. Die Zukunft Ihres Labors stand auf dem Spiel. Das konnten Sie nicht riskieren. Nehmen wir an, Sie hätten recht. Wer hat ihm dann die Sachen wieder ausgezogen? Wer hat den Abschiedsbrief geschrieben? Wer hat den Lippenstift abgewaschen? Das wollen Sie unbedingt wissen. Und nur deswegen haben Sie mich engagiert, nicht wahr? Solange Sie das nicht wissen, werden Sie keine Ruhe haben. Nun, ich glaube, ich weiß, wer es war. Aber ich werde es Ihnen nicht verraten. Sie haben kein Anrecht mehr darauf. Sie haben Mark umgebracht. Und Sie haben sich für alle Fälle ein Alibi beschafft. Lann hat in Ihrem Auftrag im College angerufen und sich als Ihr Sohn ausgegeben. Er war der einzige Mensch, auf den Sie sich bedingungslos verlassen konnten. Er hat immer getan, was Sie ihm sagten und niemals Fragen gestellt. Aber hinterher haben Sie sich nicht getraut, Ihr konstruiertes Alibi zu benutzen, weil Sie nicht wussten, wann genau Marks Leiche zum ersten Mal entdeckt worden war. Wenn die Person, die dann den Selbstmord vorgetäuscht hat, Mark vor dem Zeitpunkt gefunden hatte, zu dem Sie noch mit ihm telefoniert haben wollten, wäre Ihr Alibi zusammengebrochen. Und nichts ist belastender als das. Deshalb haben Sie die Sache bei Banskin richtig gestellt. Sie haben ihm die Wahrheit gesagt, dass Lann der Anrufer war. Sie konnten sich darauf verlassen, dass Lann dicht halten würde. Aber selbst wenn er irgendwo geredet hätte, wäre das im Grunde genommen gleichgültig gewesen. Niemand hätte ihm geglaubt. Nein, genauso wenig wie Ihnen jemand glauben wird. Sie sind offenbar entschlossen, sich Ihr Honorar zu verdienen, Miss Gray. Ihre Theorie ist ein Meisterwerk an Scharfsinn. Sie besitzt sogar eine gewisse Plausibilität. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass kein Kriminalbeamter der Welt sie Ihnen abkaufen würde. Bedauerlich für Sie, dass Sie Lan nicht befragen konnten. Und jetzt ist Lan tot. Ich weiß. Ich war am Unfallort. Er hat heute Abend versucht, mich umzubringen. Haben Sie davon gewusst? Sollte er tatsächlich versucht haben, Sie zu töten, ist er weit über seine Instruktionen hinausgegangen. Ich hatte ihm lediglich aufgetragen, Sie im Auge zu behalten, damit ich erfahre, ob ich auch etwas bekomme für mein Geld. Und das ist ja nun in gewisser Weise der Fall. Sie sollten sich allerdings Ihren Phantasmagorien nicht außerhalb dieses Zimmers hingeben. Mit Leuten, die unbewiesene Verleumdungen ausstreuen, machen die Polizei und die Gerichte nicht viel Federlesens. Und wo sind Ihre Beweise? Meine Frau wurde eingeäschert und Mark ebenfalls. Nichts und niemand auf der Welt kann beweisen, dass er nicht Ihr Sohn war. Sie sind extra zu Dr. Gladwin gefahren, um sich davon zu überzeugen, dass er viel zu senil ist, um gegen Sie aussagen zu können. Im Grunde genommen eine ganz überflüssige Vorsichtsmaßnahme. Er hat ja nie etwas gemerkt, oder? Sie hatten ihn als Arzt für Ihre Frau ausgesucht, weil er schon vor 22 Jahren ein verkalkter Trottel war. Eins können Sie mir glauben, Miss Gray. Wäre ich je in die Lage gekommen, einen Menschen töten zu müssen, hätte ich saubere Arbeit geleistet. Niemand würde mir etwas nachweisen können. Sollte die Polizei je dahinter kommen, in welcher Aufmachung mein Sohn zuerst gefunden wurde, und da außer Ihnen noch jemand anderes Bescheid weiß, ist es durchaus möglich, dass sie eines Tages dahinter kommt, wird sie das nur in der Überzeugung bestärken, dass er durch eigene Hand gestorben ist. Sehen Sie, Marks Tod war nicht zu umgehen und im Gegensatz zu den meisten Todesfällen hat sein Sterben einen Zweck erfüllt. Was haben Sie? Fühlen Sie sich nicht gut? Doch. Ich fühle mich ganz in Ordnung. Ich habe gewusst, dass ich recht habe. Aber ich kann es nicht fassen. Ich kann nicht fassen, dass ein Mensch so durch und durch böse sein kann. Wenn Sie sich so einen Plan vorstellen können, kann ich ihn auch ausführen. So viel sollten Sie immerhin schon über die Menschen gelernt haben, Miss Gray. Sie hätten überhaupt nichts riskiert, wenn Sie ihn am Leben gelassen hätten. Das Geld war für ihn nicht wichtig. Er hätte Ihre Situation verstanden und geschwiegen. Meinen Sie? Und wie hätte er, oder meinetwegen auch ich, den Leuten in 4 Jahren erklärt, warum er ein respektables Vermögen ausschlägt? Leute, die sich von ihrem sogenannten Gewissen gängeln lassen, sind immer ein Sicherheitsrisiko. Mein Sohn war ein selbstgerechter Schnösel. Er hätte mich in der Hand gehabt. Das konnte ich nicht verantworten. Jetzt habe ich Sie in der Hand, Sir Ronald. Da irren Sie sich, Miss Gray. Mich hat niemand in der Hand. Wir haben hier keinen Zeugen. Doch, Ronald. Eliza! Wie lange stehst du schon da? Die ganze Zeit. Ich habe alles gehört. Eliza, mach keine Dummheiten. Leg das Ding weg. Du hast Mark umgebracht. Eliza! Miss Gray, sagen Sie ihr... Er hat meinen Sohn umgebracht. Ihren Sohn, Miss Leeming? Ja. Mark war mein Sohn. Sein und mein Sohn. Ich dachte, Sie hätten es längst erraten. Er hat recht gehabt, als er zu Ihnen gesagt hat, niemand kann ihm etwas nachweisen. Es gibt keinen Beweis mehr. Wieso haben Sie ihn dann umgebracht? Wieso waren Sie Ihrer Sache so sicher? Deshalb. Dieser Lippenstift gehört mir. Ich habe ihn in der Tasche seines Abendanzugs gefunden. Er hat den Anzug zuletzt bei dem Bankett im College angehabt. An dem Abend, als er Mark umgebracht hat. Aber den Lippenstift könnte jemand anders heimlich in die Anzugstasche gesteckt haben, um ihn zu belasten. Lan zum Beispiel. Ach, Chris, Lan hat Mark nicht umgebracht. Zu der Zeit, als Mark starb, war er im Bett mit mir. Sie haben Chris Lan geliebt? Starren Sie mich nicht so an. Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Mann geliebt und das ist der, den ich gerade erschossen habe. Sprechen Sie über Dinge, von denen Sie etwas verstehen. Was Chris Lan und ich voneinander gebraucht haben, das hat mit Liebe nichts zu tun. Worauf warten Sie noch? Wollen Sie nicht die Polizei anrufen? Möchten Sie das? Was kann es mir jetzt noch ausmachen? Wollen Sie, dass alle Welt erfährt, wie Ihr Sohn ums Leben gekommen ist und wer ihn umgebracht hat? Meinen Sie, Mark würde das wollen? Nein. Dann müssen wir uns beeilen. Womit? Zunächst einmal sagen Sie mir, ist außer Ihnen noch jemand im Haus? Nein, die Angestellten haben frei und sind nach London gefahren. Und im Labor ist um diese Zeit niemand mehr. Gott sei Dank. Jetzt zur Sache. Als erstes waschen Sie sich gründlich die Hände. Ich weiß nicht viel über Schmauchspuren, aber es kann sein, dass die Polizei bei uns beiden danach sucht. Was hier zu machen ist, erledige ich alleine. Was Sie nicht sehen, brauchen Sie auch nicht zu vergessen. Was haben Sie vorhin in der Halle gemacht, als ich gekommen bin? Ich wollte mir einen Whisky holen. Dann würden Sie mich treffen, wenn ich aus dem Arbeitszimmer komme. Also holen Sie sich jetzt Ihren Whisky und stellen Sie das Glas auf dem Tisch in der Halle ab. Das sind genau die Kleinigkeiten, auf die die Polizei achtet. Und beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Ich mache so schnell ich kann. Ich rieb die Pistole gründlich mit meinem Taschentuch ab, um Miss Leemings Fingerabdrücke zu beseitigen. Für den wichtigsten Teil der Arbeit brauchte ich nicht einmal Handschuhe. Es war meine Pistole und die Polizei würde Verdacht schöpfen, wenn sie außer den Abdrücken des Toten nicht auch welche von mir auf der Waffe fände. Ich ergriff Sir Ronalds rechte Hand, drückte seinen Daumen fest gegen den Abzug und schlang die Finger hinten um den Griff der Waffe. Das war der springende Punkt. Ein Selbstmörder, der sich von hinten in den Kopf schießt, drückt nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Daumen ab. Miss Leeming kam im selben Moment wieder ins Zimmer, als ich die schlaffe Hand des Toten losließ und die Pistole auf den Boden polterte. So, alles erledigt. Jetzt müssen wir alles Übrige genau so durchspielen, wie es gewesen wäre. Es ist ganz wichtig, dass wir bei der Befragung so wahrheitsgetreu wie nur möglich aussagen. Ich war es, die Mark als Erste gefunden und den Selbstmord vorgetäuscht hat. Ist Ihnen da nicht der Gedanke gekommen, dass an der Sache etwas faul sein könnte? Ich hatte nicht den geringsten Verdacht, bis ich heute Abend das Gespräch mit angehört habe. Ich habe einfach dem Augenschein geglaubt. Es war ein einziger Graus. Aber ich wusste in jedem Moment, was ich zu tun hatte. Ich sage Ihnen, den Abschiedsbrief zu schreiben, war mir das Schlimmste. Das Klappern der Schreibmaschine in die Totenstille hinein. Und ausgerechnet der Abschiedsbrief hat mich zuerst auf Ihre Spur gebracht. Als ich das erste Mal hier war, haben Sie die Stelle aus Blake vollständig zitiert. In dem Brief fehlen aber einige Wörter. Das ist mir aufgefallen, als ich auf der Polizeiwache war. Es deutete ziemlich klar auf Sie hin. Das und der Umstand, dass Sie in Cambridge Englisch studiert haben und eine geübte Maschinenschreiberin sind. Haben Sie an die Fingerabdrücke gedacht? Darüber machen Sie sich nur kein Kopfzerbrechen. Ich habe mich um alles gekümmert. Sie merken sich bitte nur eins. Sie wussten nicht, dass ich eine Pistole bei mir hatte, als ich das erste Mal hier war. Und erst recht nicht, dass Sir Ronald sie mir weggenommen hat. Sie haben die Pistole in diesem Augenblick zum ersten Mal gesehen. Alles klar? Alles klar. Ach ja, noch etwas. Wenn die Polizei da ist, dürfen wir auf keinen Fall miteinander sprechen. Und bis zur gerichtlichen Voruntersuchung dürfen wir uns auch nicht mehr sehen. Wenn wir die Nerven behalten, kann nichts schiefgehen. Wollen wir jetzt die Polizei anrufen? Ich werde bis zu meinem Lebensende in Ihrer Dankesschuld stehen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Für mich ist das eine ungewohnte Demütigung. Dann vergessen Sie es doch einfach. Ich habe bei der ganzen Sache sowieso nicht an Sie, sondern ausschließlich an Mark gedacht. Wollen wir nicht draußen noch etwas frische Luft schnappen? Ja. Wissen Sie, dass ich von Ronald schwanger war, habe ich etwa zur selben Zeit gemerkt, wie Evelyn erfahren hat, dass sie keine Kinder bekommen kann. Ich wollte das Kind haben. Ronald wollte unbedingt einen Sohn und bei seinem Schwiegervater war der Wunsch nach einem Enkel schon so sehr zur fixen Idee geworden, dass er bereit war, sich von einer 500.000 zu trennen, um zu beweisen, wie ernst es ihm damit ist. Es ist alles ganz einfach gegangen. Evelyn hat ihr Leben lang ein Faible für Italien gehabt. Und so haben wir Italien in unseren Plan eingebaut. Wir drei haben uns alle paar Wochen in London getroffen und sind nach Pisa geflogen. Ronald hatte in der Nähe von Florenz ein kleines Landhaus gemietet und sobald wir da waren, haben Evelyn und ich die Identität getauscht. Aber wie hat sie das ausgehalten? Wie hat sie es ertragen können, den eigenen Mann ständig zusammen mit einer Frau zu sehen, die ein Kind von ihm erwartet? Sie hat Ronald geliebt und wollte ihn nicht verlieren. Außerdem hatten wir ihr zugesagt, das Kind würde in ihre Obhut gegeben. Sie sollte die Mutter sein. Sie hat sich eingeredet, was wir taten, sei zum Besten des Kindes. Natürlich hatten wir alles so arrangiert, dass ich in Italien niederkam. Als wir wieder nach Hause flogen, hatten wir ein Baby dabei und dazu eine auf den passenden Namen ausgestellte Geburtsurkunde. Und 9 Monate darauf war Mrs. Callender tot. Er hat sie nicht umgebracht, falls Sie das meinen. Kurz vor ihrem Tod hat sie eine kleine Notiz für Mark aufgeschrieben. Nur ein paar kleine Krakel in ihrem Gebetbuch. Aber es war ihre Blutgruppe. Dass die Blutgruppen uns gefährlich werden könnten, haben wir gewusst. Aber als Evelyn gestorben war, dachten wir sind diese Sorge auch los. Passen Sie auf. Ich habe hier ein kurzes Geständnis aufgeschrieben. Es steht kein Wort über Mark drin. Nur, dass ich kurz nachdem Sie Garforth House verlassen hatten, Ronald Callender erschossen habe. Verwahren Sie es an einem sicheren Ort. Eines Tages werden Sie es vielleicht brauchen. Unsinn. Der Fall ist abgeschlossen. Der Untersuchungsrichter hat sein Urteil gesprochen. Ihr Lebensgefährte hat sich erschossen. Das ist alles, was uns an der ganzen Sache noch interessieren kann und was wir im Gedächtnis behalten müssen. Sie hörten »Kein Beruf für eine Frau« von P.D. James. Zweiter Teil. Bearbeitung Neville Teller, Übersetzung Kurt Neff. Die Rollen und ihre Darsteller waren Cordelia Gray, Frauke Pohlmann, Hugo Tilling, Viktor Neumann, Benskin, Alois Garg, Blumenverkäuferin, Beate Wieser, Alte Nachbarin, Margit Spielmeier, Nanny, Johanna Bassermann, Mrs. Gladwin, Christa Strobel, Isabelle de Lasterie, Anne-Mylène Biel, Sprechstundenhilfe, Katharina Nielek, Botley, Josef Meinerzhagen, Sir Ronald Callender, Peter Fitz, Elisabeth Lieming, Uta Halland. Ton und Technik Dieter Stratmann und Matthias Fischenich. Assistenz Isabel Gronack-Walz. Regie Frank Hübner. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Am kommenden Mittwoch steht das Krimi-Hörspiel Der Doppelgänger von Friedrich Dürrenmatt auf unserem Programm. Ein Autor, gesprochen von Dürrenmatt selbst, erfindet die Geschichte eines Mannes, der für einen Mord verantwortlich gemacht wird, den sein Doppelgänger begangen hat. Der Mann beteuert seine Unschuld, doch wird er schließlich vom Doppelgänger gezwungen, die Tat nachzuholen. Die Produktion aus dem Jahr 1960 bringen wir am 29. Juli um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Thank you. Nach den Nachrichten geht es im Bayern 2 Dossier Politik um die Stromgewinnung in Deutschland. Der Kohlekompromiss bringt die Klimaziele ins Wanken. Hat uns bei der Energiewende der Mut verlassen?